schützt sie, da sie nicht mehr brennen wollen. Nur dumme Leute treten mehrmals in dieselbe Falle, denselben Abgrund. Gequälte Seelen hassen die Ursache, der Hass wurde zu ihrem Rächer, der Rächer befreit sie, da sie nicht mehr leiden wollen. Nur dumme Leute lassen sich chronisch auf die Nase scheißen und putzen es ab, ohne einmal zu fluchen. Geplant sind unsere Schritte, um nicht in die Scheiße zu treten, ob bewusst oder instinktiv. Die Vergangenheit hat uns geschaffen.